Heute mit Pastor Joseph Prince. Als Gott Christus von den Toten auferweckte, setzte er die gleiche Kraft dafür ein, um auch dich von den Toten zu erwecken. Er hat uns vom Tod erweckt. Er hat dich und mich vom Tod erweckt. Und jetzt, da er uns vom Tod erweckt hat, lassen wir alles hinter uns, was sich an uns als Nachkommen Adams geheftet hat. Mit seiner gefallenen Natur, all seinen schlechten Neigungen, sündhaften Gewohnheiten und Fesseln, mit dem ganzen Fluch der Krankheit, all die Schwäche bleibt hinter uns. Die Gemeinde hat es noch nicht richtig erkannt. Als Jesus von den Toten auferstand, so sagt die Bibel, wurden wir mit ihm auferweckt. Amen? Schauen wir uns also diese Bibelstelle an. Gott hat unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt. Ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Der erste Teil, er wurde wegen unserer Übertretungen hingegeben. Ich nenne dies die zwei Kreise, einen Kreis des Dunkels und einen Kreis des Lichts. Im Kreis des Dunkels, wer steht im Zentrum dieses Kreises? Nicht wir. Auch wenn die Welt nach Adams Sünde zu einem dunklen Ort wurde. Die Leute fragen, wenn Gott so allmächtig ist, warum hat er das nicht verhindert? Weil wir in einer gefallenen Welt leben, liebe Leute. Es ist keine perfekte Welt. Eine perfekte Welt werden wir im Himmel finden. Eine Welt ohne Makel. Dort gibt es keine Krankenhäuser. Dort benötigt man keine Polizei. Doch noch leben wir in einer gefallenen Welt. Wenn Gott allwissend ist, warum hält er dann das Unheil nicht auf? Gerade weil er allwissend ist, greift Gott nicht ein. Würde er es tun, wären wir nichts weiter als ferngesteuerte Roboter. Gott hatte nicht vor, Roboter zu erschaffen. Er wollte Menschen mit einem freien Willen erschaffen, die ihn aus eigenem Antrieb lieben. Doch mit dem freien Willen geht ein großes Risiko einher. Und Gott ist bereit, dieses Risiko zu tragen, denn er wünscht sich keine Roboter. Wenn Gott seine Macht unbemerkt einsetzen würde, um uns zu beeinflussen, ihm zu gehorchen, wäre das nichts anderes als Manipulation. Wenn ihr sowas für gerechtfertigt haltet, bedenkt, Gott liebt euch und seine Pläne sind weiser als unsere. Er hat seine Gründe. Dort, wo unser Verständnis endet, beginnt unser Vertrauen. Aber sogar ich kann das erklären. Warum geschehen schlechte Dinge? Nicht Gott ist die Ursache, denn wir leben in einer gefallenen Welt. Aber hey, wir können in das Reich Gottes eintreten, wo er herrscht. Wir können in das Reich Gottes kommen, das hell und voller Herrlichkeit ist. Beachtet Folgendes. Im ersten Kreis des Dunkels wurde Christus um unserer Übertretungen willen dahingegeben. Wer wurde also für unsere Sünden zur Rechenschaft gezogen? Christus. Er wurde zum Mittelpunkt des Kreises des Dunkels. Er wurde zum Mittelpunkt des Kreises, weil er die Verantwortung für unser göttliches Gericht übernahm. Er und nicht wir wurde zum Zentrum dieses finsteren Kreises, weil Gott uns liebt. Er war jedoch nicht aus persönlichen Gründen dort. Pastor Prince, vielleicht tat er es zu seinem eigenen Vorteil. Sein einziger Vorteil ist es, dich in seiner Familie zu wissen. Denn er hatte keine eigenen Sünden, für die er sterben musste. Ich betone, er hatte keine eigenen Sünden, für die er sterben musste. Als er ans Kreuz ging, tat er dies für dich und mich, um für unsere Sünden zu bezahlen. Er selbst hatte keine Sünden. Petrus, ein Mann der Tat, sagt, er hat keine Sünde begangen. Johannes, ein Mann der Liebe, bezeugt, in ihm ist keine Sünde. Paulus, ein Mann des Geistes, schreibt, er kannte keine Sünde. Er war vollkommen sündlos. Warum also das Kreuz? Warum befand er sich im Zentrum der Dunkelheit am Kreuz? Weil er sich der göttlichen Strafe, die uns galt, stellte. Gott sei Dank hat er das getan. Wir stehen nicht im Zentrum, er tut es. Die Bibel sagt also, er wurde um unserer Übertretungen willen dahingegeben. Er wurde wegen unserer Sünden, unserer Vergehen gegen Gott hingegeben. Das heißt, der Grund dafür, dass Jesus ans Kreuz ging, dass der Vater ihn auslieferte, war Gottes Liebe zu uns und weil wir gesündigt haben. Sind wir uns darüber einig? Auf ähnliche Weise gelangen wir zu einem anderen Kreis, einem Kreis des Lichts, ein herrlicher Kreis. Auch dort finden wir ihn im Mittelpunkt, die Auferstehung. Er wurde um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Es gibt Lehrmeinungen, die besagen, dass er auferweckt wurde, damit wir gerecht werden können. Aber das ist nicht die Aussage des Verses. Der Vers besagt nicht, dass er auferweckt wurde, damit wir zukünftig gerecht werden können. Vielmehr sagt der Vers aus, dass unsere Sünden am Kreuz auf ihn gelegt wurden und er sie gänzlich auf sich nahm, wie auch Petrus schreibt, indem er sie in seinem eigenen Leib am Kreuz trug. Er trug sie in seiner Seele und starb an dieser Anrechnung der Schuld und allen Folgen der Sünde. Er starb daran. Als er starb, hör gut zu, wurdest du in ihm gerechtfertigt. Gott erklärte dich für nicht schuldig. Gott sprach dich frei. Gott erklärte dich für gerecht. In dem Moment, als Gott dich für gerecht erklärte, erweckte er Jesus von den Toten, weil du als gerecht erklärt wurdest. Das bedeutet, Jesus konnte nicht von den Toten auferstehen, bevor das nicht geschehen war. Lasst mich das an einem Beispiel verdeutlichen. Stellt euch vor, wir leben in biblischen Zeiten. Ich habe gesündigt und jemand liebt mich so sehr, dass er die Strafe für mein Vergehen auf sich nimmt. Er geht stellvertretend für mich ins Gefängnis. Wann werde ich als gerechtfertigt gelten? Wenn er herauskommt. Ich versuche das so einfach wie möglich darzustellen, okay? Seid ihr noch dabei? Gott wirkt auf mächtige Weise. Und wenn ihr das begreift, werdet ihr in der Kraft der Auferstehung leben. Wie kann ich wissen, dass ich vor dem Gesetz von aller Schuld freigesprochen bin? Wenn derjenige, der meine Strafe verbüßt, entlassen wird. Denn er ging nicht für sich selbst ins Gefängnis, sondern für mich. Also, wenn er entlassen wird, weiß ich bin was? Gerecht. Ich bin freigesprochen. Amen. Hier gefällt mir die Youngs worttreue Bibelübersetzung. Young drückt es so aus. Ihm, der wegen unserer Vergehen hingegeben und wegen unserer Rechtfertigung auferweckt wurde. In dem Moment, als Gott uns für gerecht erklärte, erweckte er seinen Sohn von den Toten. Hört gut zu. Das bedeutet, wenn wir nicht für gerecht erklärt worden wären, wäre Jesus nicht von den Toten auferweckt worden. Wow. I'll say it again. Ich wiederhole. Das bedeutet, wenn wir nicht für gerecht erklärt worden wären, wenn das vor Gott nicht festgestanden hätte, wäre Christus nicht auferstanden. Also, wenn wir heute an die Auferstehung Jesu denken, geht es nicht nur darum, den Tod zu besiegen. Die zentrale Botschaft ist, dass wir freigesprochen sind. Derselbe Leib, der Körper von Jesus, der all unsere Sünden, unseren Fluch, unsere Verurteilung und unsere Schuld auf sich nahm, ist nun von den Toten auferstanden und von all dem befreit. Wir sollten diese Haltung einnehmen. Tatsächlich sagt die Bibel in Römer 6, auf dieselbe Weise, wie er ein für alle Mal wegen unserer Sünde starb und vor Gott auferstanden ist, sollt auch ihr euch selbst als wahrlich tot für die Sünde betrachten. Befreit von jeder Anrechnung der Sünde. Euch kann keine Sünde mehr angelastet werden. Lebt mit dieser Überzeugung. Nehmt diese Einstellung an. Seht es als gegeben. Verhaltet euch so, als ob euch keine Sünde mehr vorgeworfen werden kann. Manche sagen, Pastor Prince, man muss vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Aber ich brauche nicht vorsichtig zu sein. Es steht in der Bibel. Die Bibel verkündet seine Gerechtigkeit. Mehr noch, in der Bibel steht, dass wir für gerecht erklärt wurden, und weil wir für gerecht erklärt wurden, wurde Christus auferweckt. Schauen wir uns mal 1. Korinther 15, Vers 17 an. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Mit anderen Worten, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube vergeblich. Ihr seid immer noch in euren Sünden. Aber die Tatsache, dass Christus auferstanden ist, und wir feiern diese Auferstehung am Auferstehungsmorgen, zeigt, dass ihr vor Gott als gerecht dasteht. Jesus wurde nicht von den Toten auferweckt, weil er der Sohn Gottes ist. Das ist er immer. Aber das ist nicht der biblische Grund für seine Auferweckung. Gott erweckte ihn von den Toten, als wir für gerecht erklärt wurden. Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass er uns von all unseren Sünden gereinigt hat. Er hat uns nicht nur von den Sünden befreit, sondern auch von der Quelle der Sünde, unserer Sündennatur. Wir wurden mit ihm gekreuzigt. Jetzt sind wir in ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Kann ich ein kräftiges Amen bekommen? Und alles, was mit unserer gefallenen Natur verbunden war, einschließlich Krankheit und Tod, haben wir hinter uns gelassen. Amen. Gott hat Jesus also nicht auferweckt, weil er mein Junge ist, mein Sohn, das ist er immer. Nicht, weil er mein geliebter Sohn ist, das ist er immer, sondern Gott hat seinen Sohn auferweckt, weil du und ich für gerecht erklärt wurden. Versteht ihr das? Die Auferstehung ist also nicht die Bezahlung. Die Auferstehung, so sage ich es immer gerne, ist der göttliche Beleg. Der göttliche Beleg dafür, dass all unsere Sünden am Kreuz getilgt wurden. Alle Schuld ist am Kreuz ausgelöscht. Satan ist zum Schweigen gebracht. Er kann uns nicht länger erfolgreich anklagen. Das Gesetz kann uns nicht länger erfolgreich verurteilen. Gott wird verherrlicht. Gott kann Sündern nicht vergeben und gleichzeitig so tun, als würde er die Sünde dulden. Gott muss Sünden auf gerechte Weise vergeben. Wisst ihr, Leute fragen oft, warum das Kreuz? Sie sagen, Gott würde uns vergeben. Doch wenn Gott uns einfach aus Barmherzigkeit vergibt, wo bleibt dann seine Gerechtigkeit, seine Rechtschaffenheit? Wenn Gott nur nach Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit handeln würde und jeder, der in der Welt gesündigt hat, zur Rechenschaft gezogen würde, dann gäbe es niemanden mehr. Wo wäre dann seine Barmherzigkeit? Aber die Bibel sagt, dass Gott gerecht ist, doch Gott ist auch das Licht. Gott ist ebenso die Liebe. Im gleichen Brief des Johannes steht, Gott ist Liebe. Wir wissen, dass Gott Liebe ist, aber Gott ist auch Licht. Amen. Wenn Gott nicht gerecht wäre und das Unrecht nicht bestrafen würde, würde das gesamte Universum zusammenbrechen. Ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen. Übrigens, ist euch klar, dass die Auferstehung der göttliche Beleg ist? Die Auferstehung von Jesus ist genauso wenig die Bezahlung, wie ein Kassenbon die Bezahlung ist. Man bezahlt nicht mit dem Kassenbon. Der Kassenbon ist der Beweis der Bezahlung. Jesu Auferstehung von den Toten bedeutet also, dass wir von unseren Sünden gereinigt sind. Aus 1. Korinther 15 kann man umgekehrt schließen, wenn Christus auferstanden ist, ist euer Glaube lebendig. Ihr seid nicht mehr in euren Sünden. Halleluja! Ich weiß nicht, ob ihr versteht, dass wir uns tatsächlich, ich habe nur einmal darüber gepredigt, in einem übermenschlichen Kampf befinden, den es schon lange gibt. Wir denken alle, dass der Krieg begann, als der Mensch erschaffen wurde. Doch in Wirklichkeit gab es Krieg lange bevor der Mensch erschaffen wurde. Wir wurden zum Ziel des Feindes, weil Gott uns liebt. Aber ich vermute, er ist eifersüchtig, denn in Hebräer 2 steht, dass Gott den Nachkommen Abrahams, den Menschen Hilfe leistete, den gefallenen Engeln jedoch nicht. Also Luzifer. Luzifer war sein Name. Er war einer der Erzengel. Nun, die Gemeinde mag gerne sagen, dass er der Lobpreisleiter war. Michael war der kriegerische Erzengel. Es gab drei Erzengel. Der dritte ist Gabriel, der Botschafter-Erzengel. Aber eigentlich waren sie alle Lobpreiserzengel. Sie waren alle Lobpreiserzengel, denn lange bevor Luzifer fiel, gab es nichts zu bekämpfen. Überlegt mal. Wie könnte Michael ein kriegerischer Erzengel sein, wenn es niemanden zu bekämpfen gibt? Sie waren alle im Himmel bei Gott. Es gab niemanden, dem man Nachrichten senden musste. Also war auch Gabriel ein Lobpreiserzengel. Alle drei Lobpreiserzengel, nicht wahr? Okay, ich will es mal so darstellen. Gott arbeitet in Dreiergruppen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber ein Gott. Gott hat dich erschaffen. Dein Name ist Johannes. Es gibt nur einen Johannes, aber Johannes besteht aus drei Teilen. Manchmal denkt Johannes, er hat sieben Persönlichkeiten in sich, kein Problem. Jesus weiß auch damit umzugehen. Okay, aber Gott arbeitet in Dreiergruppen. Sogar in der Dimension der Zeit haben wir Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Mehr gibt es nicht. Und doch steht Gott außerhalb der Zeit. Das Kreuz steht daher auch außerhalb der Zeit. Jesus starb für alle Menschen, für die, die lebten, bevor er auf die Erde kam, für seine Zeitgenossen und für uns alle in der Zukunft. Es wird oft diskutiert, ob alle unsere zukünftigen Sünden vergeben sind. Ganz klar, sie sind es. Denn wenn unsere zukünftigen Sünden nicht vergeben wären, wäre keine unserer Sünden vergeben. Denn als Jesus starb, war unser aller Leben ja noch in der Zukunft. Wir sollten besser darauf vertrauen, dass unsere zukünftigen Sünden vergeben sind. Auch bei den Erzengeln gibt es drei. Michael, Gabriel und Luzifer, der später zu Satan wurde. Die Bibel verdeutlicht dies, und es geht dabei um Gerechtigkeit. In Hesekiel 28 wird über Luzifer gesagt, in Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, das wird besonders die Damen ansprechen. Man sagt, er sei gierig nach Reichtum geworden. Reichtum war ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Er wurde mit Musikinstrumenten in sich erschaffen. Er war überaus schön, so sagt es die Bibel. Und weiter heißt es, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Vergessen wir nicht, der Teufel ist ein Geschöpf. Gott ist es nicht. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Beachtet, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Das erinnert mich an die Bundeslade. Erinnert ihr euch? Auf diesem Foto hier ist die Bundeslade die Kiste links, nicht der Kerl rechts. Und der da ist kein Cherub, okay? Es ist nichts Cherubisches an ihm. Wir denken bei Cherub an ein niedliches kleines Baby. Das ist es aber nicht. Cherub ist die höchste Form der Engel. Sie herrschten über die Engel. Alle drei sind Erzengel. Cherubim auf Hebräisch. Die Bibel weist bei der Herstellung der Bundeslade an, dass Cherubim darauf sein sollen. Wohlgemerkt zwei Cherubim. Sie sind die Wächter von Gottes Heiligkeit, die Hüter seiner Gerechtigkeit. Erinnert ihr euch, als Adam sündigte? Gott vertrieb Adam und Eva aus dem Garten. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel ein Triebwerk erwähnt wurde. Gott trieb sie aus dem Garten. Okay, ein schlechter Witz, ich weiß. Jedenfalls vertrieb Gott den Menschen in 1. Mose 3 aus dem Garten und ließ östlich vom Garten Cherubim lagern. Was setzte Gott am Tor ein? Cherubim. Diese Cherubim trugen blitzende Schwerter, die sich nach allen Seiten drehten, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Sie sind die Hüter von Gottes Heiligkeit, Wächter seiner Gerechtigkeit. Begreift ihr das? Ihr seid kurz davor, auf denjenigen zu treffen, der hinter all euren körperlichen Symptomen, hinter jedem gebrochenen Herzen steckt. Wenn euch etwas fehlt, werdet ihr bald dieser Person begegnen. Macht nicht Gott dafür verantwortlich. Ich möchte euch lediglich zeigen, dass ihr euch inmitten eines übermenschlichen Kampfes befindet. Hier haben wir also die Bundeslade. Schauen wir uns noch einmal das Bild der Cherubim an. Zwei Engel. In dieser Lade befinden sich die 10 Gebote. Sie symbolisieren die Ablehnung von Gottes Gesetz durch den Menschen. Doch einmal im Jahr, an Yom Kippur, wird Blut auf den Gnadenstuhl gesprengt. Und die Hüter von Gottes Heiligkeit, die Augen der Cherubim, die Gottes Blick repräsentieren, sehen beim Anblick des Blutes das gebrochene Gesetz nicht mehr. Sie sehen die Auflehnung des Menschen nicht, sodass der Mensch in das Allerheiligste treten kann, weil das Blut auf dem Gnadenstuhl liegt. Es gibt etwas, das Gottes Blick nicht durchdringen kann. Er dringt durch Mauern, Gebäude, ja sogar unsere Herzen. Aber durch das Blut seines Sohnes kann er nicht sehen. Das Blut ist daher eine Bedeckung über unserer Sünde. Aber in unserem Fall wurde sie entfernt. Für immer und wirksam beseitigt. So mächtig ist das Blut von Jesus. Halleluja. Dort bei der Bundeslade sind also zwei Cherubim. Und genau das sah Maria Magdalena am Morgen der Auferstehung. Die Bibel erzählt, sie eilte mit den Jüngern Jakobus und Johannes dorthin. Die waren zuerst da. Und Maria folgte ihnen. Aber als sie ankam, hatten sie bereits hineingeschaut und waren gegangen. Sie blieb allein zurück, weinend. Doch als sie hineinschaute, blickte sie in das Grab. Und hier sind wir jetzt, im Grab. Faszinierend, oder? Seht euch dieses Grab an. Wir sind hier im Grab, das wisst ihr, oder? Das soll das Bühnenbild hier darstellen. Das Kreuz ist nicht im Grab, wir blicken hinaus. Also, wir sind im Grab. Und was sah Maria Magdalena im Grab? Die Bibel berichtet, sie sah zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Sie sah den wahren Gnadenstuhl. Die Sühnung war vollzogen worden. Das Gesetz befand sich in der Bundeslade. Aber das Blut, Barmherzigkeit, triumphierte über das Gericht. Auf gerechte Weise. Also, zurück zum Teufel in Hesekiel 28. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Schaut auf seine Tätigkeit. Du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Seine Aufgabe war also, ein Hüter von Gottes Gerechtigkeit zu sein. Was brachte ihn dazu, Gottes Thron an sich reißen zu wollen? Was ließ ihn glauben, dass er Gottes Thron ergreifen könnte? Man könnte meinen, das sei ein aussichtsloses Unterfangen, wir alle wissen das. Vielleicht kannte er jedoch etwas über Gottes Thron, sodass, sollte Gott jemals scheitern, sollte das Fundament seines Thrones wanken, der Teufel die Idee hatte, die Macht zu ergreifen. So sagte der Teufel in Jesaja, er werde in den Himmel aufsteigen, wie Gott sein und Gottes Thron einnehmen. Er wurde, wie die anderen beiden Erzengel, dazu erschaffen, Hüter von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit zu sein. So sehr, dass Gott, als er ihn in Hiob 1 ansprach, Gott spricht zu Satan. Die Bibel erzählt, dass die Engel kamen, um sich vor Gott zu präsentieren. Und Satan kam auch. Gott fragte, Satan, woher kommst du? Er antwortete, vom Umherziehen auf der Erde. Und Gott fragt, hast du meinen Diener Hiob bemerkt? Anders ausgedrückt, glaubt er in einer verdrehten Weise immer noch, er sei ein Hüter von Gottes Gerechtigkeit, auch wenn er gefallen ist. Ich will euch etwas sagen, was euch vielleicht etwas überraschen könnte, und bitte versteht das nicht falsch. Wenn ich euch bitte, mir die Werke des Teufels zu zeigen, würdet ihr wahrscheinlich auf die dunkleren Ecken eurer Stadt zeigen, wo es Banden, Drogenhändler und Frauen der Nacht gibt und sagen, das sei das Werk des Teufels, das Werk Satans. Zweifellos sind dort dunkle Mächte am Werk, aber eigentlich sind das die Taten der untergeordneten Dämonen. Vergleichsweise sind das nur teuflische Kleinigkeiten. Wenn man die Werke des Teufels, Satans Werke, sehen möchte, findet man sie oft sogar in Kirchen, in Einrichtungen, wo das Gesetz Gottes statt des Kreuzes Jesu Christi hochgehalten wird. Und die Bibel sagt, der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Er wird also behaupten, es sei äußerst wichtig, dass ihr alle 10 Gebote kennt und euch nach Kräften bemüht, diese zu befolgen. Zweifellos ist Gottes Gesetz heilig. Amen. Gottes Gesetz ist gerecht. Amen. Doch gerade weil es perfekt und heilig ist und wir es nicht sind, können wir es nicht erfüllen. Deswegen brauchen wir einen Erlöser. Aber er wird behaupten, ihr könntet es einhalten. Ihr könntet den Geboten gerecht werden. Und er weiß genau, dass die Macht der Sünde im Gesetz liegt, raffiniert. Viele denken, die dunklen Ecken der Stadt seien das Werk des Teufels. Das stimmt, kommt aber von den niedrigeren Mächten. Ich bin überzeugt, die höchsten Mächte bleiben unbemerkt. Die religiösen Geister, die Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit fördern. Die Pharisäer zum Beispiel verachten Maria Magdalena, die Prostituierten und die gesellschaftlichen Außenseiter. Dabei sind sie selbst in Wahrheit die Trophäen Satans. Of Satan himself. Denn es waren nicht diese Außenseiter, die lautstark die Kreuzigung von Jesus forderten. Der Baum, von dem Gott sagte, wir sollen nicht davon essen, wird nicht als Baum des Bösen bezeichnet, sondern als Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der gute Teil ist genauso tödlich wie der böse Teil. Einige manifestieren vielleicht mehr das Böse, aber das Gute bleibt oft ungesehen. Wenn ihr einem Prediger zuhört, fragt euch, predigt er das Kreuz, predigt er das Blut von Jesus oder predigt er das Gesetz? Seid ihr noch bei mir? Lasst uns einen Blick auf Gottes Thron werfen. Psalm 98 oder 89, fast dasselbe. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Gottes Thron ist auf Gerechtigkeit gegründet. Sagt Amen dazu. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Im Hebräischen übrigens Chesed ve'emet. Und vergesst nicht, durch Mose kam das Gesetz, aber Chesed ve'emet, Gnade und Wahrheit, kam durch Jesus Christus. Das ist also Gnade und Wahrheit. Was geht vor Gottes Angesicht her? Barmherzigkeit und Wahrheit, Gnade und Wahrheit. Wahre Gnade, echte Gnade. In der nächsten Sendung? Jetzt, da Jesus von den Toten auferstanden ist, seid ihr gerecht gemacht worden. Deshalb wurde Jesus von den Toten erweckt, richtig? Seid ihr nun gerecht? Seid ihr gerechtfertigt? Da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, richtig? Hört ihr zu, Leute?